Steine, mein Junge, es ist geschehen. Du kannst deinen Vater nicht wiedersehen. Zittere nicht, Junge, du musst es besser fahren. Ich will dir das Schrecklichste nicht ersparen. Siehst du heute sein totes Gesicht? Du würdest schreien, du kennest ihn nicht. Sie haben ihn wie einen Hund geschunden. Er hat den qualvollsten Tod gefunden. Traue, mein Junge, das ist nicht gut. Jetzt nichts mehr fühlen als brennende Wut. Und diese Glut darf nie mehr erkalten. Für den Tag, mein Junge, an dem wir Abrechnung halten. Tag, mein Junge, an dem wir Abrechnung haben.